Es folgt das Kapitel Nummer 3, in den Himmelskratzern. Ist es noch weit? Fragt Knödel. Knödel, sagt Mathilda, wir sind doch gerade erst losgeflogen. Der Rösseldrache schlägt mit den Flügeln, um wieder an Höhe zu gewinnen. Mathilda und Oskar sitzen auf seinem Rücken und schauen hinab. Unter ihnen glitzert das Wasser des großen Sees in der Mittagssonne. Dort ist das Biberdorf, ruft Kokosnuss. Der kleine Feuerdrache fliegt mit Orakelchen voran. Das Biberdorf liegt friedlich am See. Wie schön die Dracheninsel ist, denkt Kokosnuss. Er kann sich gar nicht vorstellen, dass am Freitag alles untergehen soll. Das kann doch nicht sein. Sind wir bald da? Fragt Knödel und keucht. Dort, sagt Kokosnuss und zeigt voraus. Siehst du die bunten Buckel? Schon, brummt Knödel muffelig. Mir tun schon die Flügel weh, sag ich euch. Da ist so ein Weltuntergang gar nichts dagegen. Bald überqueren sie die bunten Buckel. Unter ihnen streicht der Wind über leuchtende Blumenwiesen. Nur kurze Zeit später fliegen sie in die Welt der Himmelskratzer hinein. Vor ihnen türmen sich mächtige Bergriesen. Weit unten liegen schattige Täler. Und als die Sonne untergegangen ist, gibt Orakelchen das Zeichen zur Landung. Am besten, wir gehen das letzte Stück zu Fuß, damit der Donnergott nicht schon von Weitem aufmerksam wird. In der Dunkelheit marschieren die vier Drachen und das Stachelschwein auf einem breiten Weg, bis sie einen kleinen Urwald erblicken. Dahinter erhebt sich der Tempel. Er erinnert an eine Pyramide, doch in der Mitte führt eine breite Treppe empor bis zu einer großen steinernen Maske, deren Mund den Eingang im Inneren bildet. Au, Backe, flüstert Mathilda. Sie wandern über einige Hügel und durchqueren den kleinen Urwald. Dann stehen die Freunde vor der Treppe des mächtigen Tempelbaus. Die riesige steinerne Maske starrt bedrohlich vom Dach des Tempels herab. Nicht gerade einladend, murmelt Oskar. Warum müssen wir überhaupt zu diesem Donnergott, fragt Knödel, wo doch am Freitag eh die Welt untergeht. Ob die Welt wirklich untergeht, sagt Kokosnuss, wollen wir ja gerade herausfinden. Knödel blickt zum Tempel hinauf und schluckt. Ah, gut, sagt der Rüsseldrache, dann warte ich mal hier unten. Wenn was ist, könnte er rufen. Kommt gar nicht in die Tüte, sagt Mathilda. Einer muss oben an der Tür Wache halten. Am besten ein so großer und starker Drache wie du, sagt Oskar. Wenn ihr meint, brummt Knödel geschmeichelt, dann komme ich eben mit. Gemeinsam erklimmen sie die Treppe. Der Aufstieg ist lang und steil und als sie oben ankommen, pfeift ihnen der Wind um die Ohren. Trödelknödel blickt vorsichtig zur Lichtung hinab. Ganz schön hoch, flüstert der Rüsseldrache. Da wird einem ja schwummerig im Keks. Orakelchen schaut besorgt in den finsteren Eingang und sagt, wahrscheinlich ist der Donnergott schlimm gefährlich. Schlimm gefährlich, stottert Knödel. Wenn der Donnergott herausschauen sollte, sagt Kokosnuss, dann machst du am besten ein grimmiges Gesicht. Grimmiges Gesicht, wiederholt Knödel. Geht klar. Und während Kokosnuss ein paar Fackeln entzündet, drückt sich der große Rüsseldrache ängstlich an die Tempelmauer. Oh, das war schon das Ende des dritten Kapitels.